Die Beisetzung des Genossen Kang Sok-ju, Mitglied des ZK der PDAK und Abgeordneten der obersten Pflichtversammlung der TVIAK, fand am 22. Mai in Pyongyang als eine Staatstrauer statt. Daran nahmen die Mitglieder der staatlichen Kommission für Trauerfeierlichkeiten wie Fang Byung-so, Park Bong-ju und Choi Ryong-hae, die Hinterbliebenen des Verstorbenen, teil. Vor dem Aufbruch des Leichenzuges verneigten sich die hinterbliebenen Familienangehörigen des Toten und die Mitglieder der staatlichen Trauerkommission in einer Minute des schweigenden Gedenkens an den Verstorbenen. Auf dem Ehrenhain der Patrioten Chin Miri gab es eine Begräbnisfeier. Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der PDAK, hielt eine Leichenrede, in der er darauf verwies, dass der Tod des Genossen Kang Sok-ju, eines wahren Revolutionärs und fähigen Politikers für die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk, ein großer Verlust sei. Die sterbliche Hülle wurde beigesetzt und die Familienangehörigen des Verstorbenen und die Mitglieder der staatlichen Trauerkommission bedeckten sie mit Erde. Ein Blumenkranz im Namen des Genossen Kim Jong-un wurde am Grab niedergelegt, anschließend auch die Kränze im Namen des ZK der PDAK, des Präsidiums der obersten Volksversammlung der TVIAK und des Ministerkabinetts der TVIAK. Alle Teilnehmer der Veranstaltung verrichteten eine stille Andacht für den Toten.